Den folgenden Tag war es sehr diesig und dunstig. Wir konnten kaum eine halbe Meile weit sehen. »Wir kriegen schweres Wetter«, sagte Stanislav. Am Abend kam es auf. Schwerer und schwerer. Wir saßen in des Skippers Kabine bei einer Petroleumnotlaterne. Stanislav machte ein besorgtes Gesicht. »Wenn die Empress abhaut oder runterbricht vom Riff, dann sind wir geliefert, Junge. Lass uns mal schon bei Zeiten umsehen.« Er fand etwa 3 Meter Tauende, das er sich um den Leib band, um es zur Hand zu haben. Alles, was ich finden konnte, war eine halbe aufgebrauchte Rolle Bindfaden, so stark etwa wie ein Bleistift. »Wir klettern besser den Schacht hoch«, schlug Stanislav vor. »Hier drin sitzen wir in der Falle, wenn der Rummel losgeht. Oben hat man immer noch eine Möglichkeit, abzukommen.« »Wenn du oben in die Wicken gehen sollst, dann gehst du oben. Und wenn du unten vor die Fische gehen sollst, dann unten«, sagte ich. »Eins wie das andere. Wenn du vom Auto überfahren werden sollst, dann springt es rüber zum Schaufenster, vor dem du stehst. Brauchst dem Auto gar nicht nachzulaufen oder in den Weg zu rennen.« »Du bist mir einer. Wenn du im Wasser ersaufen sollst, dann kannst du ruhig deinen Hals auf die Eisenbahnschienen legen und der Express springt über dich weg wie ein Luftschiff? Daran glaube ich nicht. Ich lege meinen Hals nicht auf die Schienen. Ich gehe rauf und sehe zu, was geschieht.« Er kletterte den Korridorschacht hinauf und da mir einleuchtete, dass er recht habe, kletterte ich hinterher. Dann saßen wir wieder oben auf der Achternwand von Mittschiff, dicht nebeneinander. Wir mussten uns an den Beschlägen festhalten, sonst hätte uns der Sturm hinuntergeschleudert. Immer mehr kam das Wetter in Aufruhr. Schwere Brecher wüteten gegen die unter uns liegende Vorfront von Mittschiff und brandeten gegen die Skipperkabinen. »Wenn das die ganze Nacht so fortgeht«, sagte Stanislav, »dann ist morgen früh von der Kabine nichts mehr übrig. Ich glaube sogar stark, die Brecher holen das ganze Mittschiff ab. Dann bleiben uns nur noch die Kammern im Stern und der Maschinenraum, wo die Rudermaschine steht. Dann gute Nacht essen und trinken. Da findet keine Maus mehr was.« »Vielleicht besser, wir klettern jetzt schon rauf«, riet ich. »Denn wenn das Mittschiff abrasselt, haben wir keine Zeit mehr. Dann schwimmen wir auch schon.« »So mit einem Hieb haut das Mittschiff nicht ab«, erklärte nun Stanislav. »Das geht in Stücken zum Teufel. Und wenn unten eine Wand losbricht, haben wir Zeit genug raufzuklettern.« Stanislav hatte wieder einmal recht. Aber das Recht ändert sich infolge wechselnder Verhältnisse. Es gibt nichts, was nicht einmal Recht gewesen ist. Man darf das Recht nur nicht einpökeln wollen und erwarten, dass es in 100 Jahren noch immer Recht, vielleicht gar dasselbe Recht sein werde. Stanislav hatte ganz gewiss Recht. Aber einige Minuten später hatte er schon nicht mehr Recht. 3 gigantische Brecher, von denen jeder folgende immer 10-fach schwerer und stärker zu sein schien als der vorangegangene, wüteten mit donnerndem Gebrüll, als wollten sie die ganze Erde verschlingen gegen die Empress. Das tobende Gebrüll der Brecher und der nachziehenden Brandungswogen war ein drohendes Wutgeheul gegen die Empress, die es wagte, ihnen auf diesem Riff so lange Trotz zu bieten. Der 3. Brecher brachte die steil hochgeworfene Empress zum Schwanken. Aber sie stand. Doch wir beide hatten es im Gefühl, sie ist los, sie steht nicht mehr fest wie ein Turm. Die Brecher ebbten ab, um auszuholen, für die nächsten 3. Der tosende Sturm jagte die schweren Wolken gleich Fetzen am Nachthimmel dahin. Zuweilen auch öffnete sich ein Loch in diesem schweren Wolkentoben und man erblickte für einige Sekunden ein paar klare, glänzende Sterne, die in diesem schwarzen, heulenden, brüllenden, tobenden und brandenden Aufruhr empörte Elemente herunterriefen: »Wir sind Friede und Ruhe für dich. Für uns aber sind wir umlodert von den Flammen des Schöpfens, des Gebärens und der Rastlosigkeit. Fliehe nicht zu den Sternen, wenn du Ruhe suchst und Frieden. Was du nicht in dir trägst, wir können es dir nicht geben.« »Stanislav«, schrie ich laut, obgleich er noch an meiner Seite saß, »die Brecher kommen zurück. Jetzt gilt's. Die Empress fegt ab.« Ich sah den 1. Brecher in dem schwachen Sternenlicht herankommen wie ein unmessbar riesenhaftes schwarzes Ungetüm. Es peitschte turmhoch und peitschte mit seinen nassen Tatzen über uns hinweg. Wir hatten gut festgehalten, aber die Empress hob sich und wand sich in den Krallen des Riffs, als ob sie schwere Schmerzen erdulde. Der 2. Brecher kam auf, nahm uns den Atem weg für eine lange Zeit, und ich hatte das Empfinden, ich sei ins Meer geschleudert. Aber ich saß noch fest. Die Empress jedoch kreischte, als ob sie zu Tode verwundet würde. Sie drehte sich noch weiter herum in ihrem Schmerz und schwankte im Stern zurück, krachend, polternd und dröhnend, bis sie nicht mehr steil stand, sondern schräg. Außerdem legte sie sich auch noch nach Steuerbord über. Mittschiff war durch die Brecher jetzt so voll Wasser gelaufen, dass alles verdorben sein musste, was nicht in Büchsen eingelötet war. Aber was in Mittschiff vor sich ging, fühlte sich in mir nur wie ein ganz ferner, dünner Gedanke. »Stanislav, Junge!« brüllte ich. Ob er ebenfalls gebrüllt hatte, weiß ich nicht. Sicher hatte auch er es getan, aber zu hören war ja nichts. Der dritte Brecher, der schwerste dieses Zuges, stürmte heran. Die Empress war bereits verschieden, als wäre sie vor Schreck gestorben. Der Brecher, obgleich er mit donnerndem Branden herangejagt kam, nahm den Leichnam der Kaiserin von Madagaskar leicht auf wie eine leere Seidenhülle. Er tat es trotz seines rauen Tobens kosend und streichelnd. Er hob den Leichnam hoch, drehte ihn der ganzen Länge nach in einem Halbkreis herum und ohne ihn noch einmal auf den Fels krachen zu lassen und sich an dem Brechen der Knochen zu erfreuen, legte er ihn sanft und zärtlich auf die Seite. »Spring weg und schwimm, Pipip, sonst kommen wir in den Schlucker!« rief Stanislav. »Schwimm mal, wenn du eben eins über die Arme gekriegt hast, von einem herumpfeifenden Lademast oder was es sein mochte. Aber ob ich schwimmen konnte oder nicht wollte, kam gar nicht in Frage. Der Nachzieher des letzten Brechers hatte mich abgeschwemmt und weit genug, um nicht vom Schlucker gefasst zu werden. Ein paar Minuten würde die Empress ja noch machen, ehe sie endgültig wegschluckt und strudelt. Das Achterschiff hat ja noch kaum Wasser gekriegt. »Hoi ho!« hörte ich jetzt Stanislav schreien. »Wo steckst du?« »Komm hier, ich klebe gut, Platz genug!« brüllte ich hinaus in die Finsternis. »Hallo, hier! Hoi ho!« Immer wieder rief ich es, um Stanislav die Richtung zu geben. Er kam auch immer näher. Endlich hatte er gepackt und kletterte hoch. 48. »Was ist denn das, wo wir drauf sind?« fragte Stanislav. »Weiß ich selbst nicht. Mit einem Mal war ich drauf, weiß gar nicht, wie es zuging. Ich denke, dass es eine Wand vom Ruderhaus ist. Hier sind die Haltegriffe überall.« »Sicher, ist vom Ruderhaus«, bestätigte Stanislav. »Gut, dass die Esel noch nicht alles aus Eisen machen und manchmal noch ein paar Stückchen Holz übrig lassen. In den alten Schwarten siehst du immer den Schiffsjungen an einen Mast angeklammert, auf dem er sich rettet und mit dem er losschwimmt. Das ist heute aus. Die Masten sind auch schon aus Eisen. Und wenn du dich dran festklammerst, kannst du dir auch ebenso gut einen Stein an den Bauch hängen. Wenn du wieder mal so ein Bild siehst, dann sag ruhig, der Maler ist ein Schwindler.« »Du hast aber einen Redefluss unter diesen verdammten Umständen hier«, kritisierte Stanislav. »Ja, du Esel, soll ich denn hier jammern und Trauer flöten? Wer weiß, ob ich dir in einer Viertelstunde noch erzählen kann, dass man sich heute nicht mehr auf Maste verlassen darf. Und das muss gesagt werden, denn das ist wichtig.« »Bürsten und Bimsstein, da sind wir ja noch mal glatt davongekommen«, rief er nun. »Kreuz vernagelt noch mal«, schrie ich ihn an. »Halt dein gotteslästerliches Maul verflucht noch mal! Schreist dir das ganze Gesindel heran! Wenn du im Trocknen sitzt, dann freu dich im Stillen, aber schrei es nicht raus so unverschämt. Ich gebe mir die größte Mühe, das in unauffälliger und höchst eleganter Form zu sagen und vornehm zu umschreiben, was ich meine, und du, dreckiger Prolet, brüllst das glatt hinaus. Rede nicht so große Töne. Jetzt ist doch alles egal. Ist doch alles in der Sch...« Mit diesem Stanislav ist nichts zu erreichen. Die Redewendungen, die er zuweilen braucht, werden mich, der ich eine gute Erziehung habe, noch veranlassen, seine Gesellschaft zu meiden. »Alles egal?« wiederholte ich. »Ich denke ja gar nicht dran. Alles egal ist blöd. Es ist nie etwas egal. Mit der einzigen Ausnahme, wenn er ihn drin hat oder sie, das allein ist egal. Jetzt geht das Vergnügen ja erst richtig los. Bisher haben wir uns nur um Papiere herumgeschlagen, dann mit dem Rattenfraß, dann wieder mit den verfluchten Rosten. Jetzt geht es endlich um den letzten Atemzug, mit dem wir uns herumzuschlagen haben. Alles Übrige, was ein Mensch haben kann, ist weg. Alles, was wir noch haben, ist der Atem. Und so schnell und willig lasse ich mir den nicht auch noch wegnehmen.« »Ein Vergnügen denke ich mir aber anders«, sagte Stanislav. »Sei nicht undankbar, Lavski. Ich sage dir, es ist ein höllisches Vergnügen, sich mit den Fischen um den Bissen zu prügeln, wenn man der Bissen sein soll.« Stanislav hatte natürlich durchaus recht. Es war kein Vergnügen. Man musste sich ankrallen an den Handgriffen wie toll, um nicht runtergeschwemmt zu werden. Die Brecher fühlte man nicht so hart auf der schwimmenden Wand hier wie auf dem Schiff, weil die Brecher die Wand mit hochnahmen und nicht in voller Wucht darüber hinwegbrandeten. Aber getaucht wurden wir doch oft genug, damit wir auch nicht vergessen sollten, wo wir waren. »Ich denke, wir müssen nun etwas tun«, sagte ich. »Meine Arme sind so zerknüppelt, ich kann nicht mehr lange halten.« »Wollen wir festlegen?« sagte Stanislav. »Ich gebe dir hier mein Tauende und ich nehme deinen Bindfaden. Ich kann schon besser halten. Der Bindfaden ist ja lang genug, dass man ihn dreifach nehmen kann.« Stanislav half nun, mich mit dem Tau festzuholen. Ich konnte es mit meinen lahmen Armen nicht gut allein tun. Dann band er sich ebenfalls fest und wir warteten nun auf weitere Geschehnisse. Keine Nacht ist so lang, dass sie nicht endlich doch vorübergeht und dem Tage weichen muss. Mit dem neuen Tage ließ das schwere Wetter nach, aber der hohe Seegang blieb. »Siehst du was von Land?« fragte Stanislav. »Nein. Ich wusste es ja lange vorher. So leicht werde ich kein Entdecker neuer Erdteile. Wenn nichts vor der Nase liegt, sehe ich keins.« Plötzlich sagte Stanislav, »Mensch, ich habe ja den Kompass. War gut, dass du ihn fandest.« »Ja, ein Kompass ist eine feine Sache, Lawski. Können wir immer sehen, in welcher Richtung die afrikanische Küste liegt. Aber ein Segel wäre mir lieber als 10 Kompasse.« »Kannst nichts mit einem Segel machen auf dem Brett.« »Warum nicht? Wenn die Seebrise auf Land geht, gehen wir mit.« »Wir werden wohl woanders hin mitgehen, Pip-Pip.« Am Nachmittag wurde es wieder diesig und ein leichter Nebel legte sich über die See. Er wirkte beruhigend nach dem Toben des Meeres. Die unermessliche Weite der See wurde immer kleiner. Bald hatten wir die Täuschung, dass wir nur auf einem Binnensee seien. Dann wurde auch der See kleiner und kleiner, und endlich glaubten wir, auf einem Flusse dahin zu gleiten. Es schien, als ob wir die Ufer mit den Händen ergreifen könnten. Und ehe wir einschliefen, sagte bald Stanislav, bald ich, »Da ist das Ufer. Lass uns runtergehen und das kleine Stückchen rüberschwimmen. Kannst es ganz deutlich sehen. Es sind noch keine 100 Schritt.« Aber wir waren zu müde, um uns loszubinden und diese 100 Schritte zu schwimmen. Wir sprachen dann kaum noch und schliefen ein. Als ich erwachte, war es Nacht. Der dunstige Nebel lag noch immer auf dem Meer. Aber hoch in den Lüften sah ich Sterne funkeln. Zu beiden Seiten sah ich die Ufer des Flusses, auf dem wir hinglitten. Zuweilen wurde an einem der Ufer der Nebel dünner und ich sah die tausende funkelnden Lichter des nahen Hafens. Es war ein großer Hafen. Er hatte hohe Wolkenkratzer und Miethäuser, deren Fenster alle erleuchtet waren. Und hinter den Fenstern saßen die Leute traulich beisammen und wussten nichts davon, dass hier auf dem Fluss zwei Tote dahinglitten. Und die Wolkenkratzer und die hohen Wohnhäuser wuchsen und wuchsen. Welch ein gewaltiger Hafen war es, an dem wir vorüberglitten. Immer höher und höher wuchsen die Wolkenkratzer, bis sie endlich den Himmel erreichten. Und die tausende funkelnden Lichter des Hafens, der Wolkenkratzer und der traulichen Wohnhäuser, wo man nichts wusste von den vorübergleitenden Toten, waren wie Sterne des Himmels. Und oben, steil über meinem Haupte, trafen die Wolkenkratzer zusammen, und ich sah ihre Fenster leuchten, und ich hoffte, die Gebäude möchten zusammenbrechen und mich unter sich begraben. Es war die große Sehnsucht des Toten, begraben zu werden und nicht mehr wandern zu müssen. Ich bekam Angst und rief, »Stanislav, da ist ein großer Hafen. Sieht aus wie New York.« Stanislav wurde munter, guckte sich um, sah durch den dünnen Nebel zu den Ufern des Flusses, rieb sich die Augen, guckte hoch über sich und sagte dann, »Du träumst, Pip-Pip. Die Lichter des großen Hafens sind Sterne. Da ist doch kein Ufer. Wir sind auf hoher See. Spürst du doch an den langen Wellen.« Er konnte mich nicht überzeugen. Ich wollte nun doch zum Ufer schwimmen und den großen Hafen erreichen. Aber als ich das Tau lösen wollte, fielen mir die Hände schlaff herunter und ich schlief ein. Durst und Hunger machten mich wach. Es war Tag. Stanislav sah mich an mit verquollenen Augen. Mein Gesicht war von dem Salzwasser verkrustet. Ich bemerkte, wie Stanislav wirkte, als wollte er seine eigene Zunge kauen oder als sei sie ihm im Wege und lege sich vor die Luftröhre. In seinen Augen glomm Wut auf und er rief mit rauer Stimme: »Du hast immer gesagt, das Wasser auf der Eurike stinkt. Das ist eine infame Lüge. Es ist Quellwasser, ganz frisches, klares Quellwasser aus dem Tannenwalde.« »Das Wasser stank nie«, bestätigte ich. »Das Wasser war Eiswasser. Und der Kaffee war guter Kaffee. Ich habe nie etwas gegen den Kaffee auf der Eurike gesagt.« Stanislav schloss die Augen. Doch nicht lange darauf schreckte er zusammen und schrie: »20:05! Pipip, raus! Hol das Frühstück! Hief die Asche! Das Frühstück zuerst! Pellkartoffeln und Rauchhering! Den Kaffee! Viel Kaffee! Bring Wasser mit!« »Ich kann nicht aufstehen«, gab ich ihm zur Antwort. »Bin gebrochen. Zu müde. Musst heute allein hieven. Wo ist denn der Kaffee?« Wie war das? Ich hörte Stanislav schreien, aber er war 2 Meilen fort. Und meine Stimme war auch 2 Meilen weit fort von mir. Nun brachen auch noch 3 Feuertüren auf und die Hitze war nicht zu ertragen. Ich lief zur Windhuse, um Atem zu schöpfen, aber der Spanier schrie: »Pip, pip, Feuertüren zu, Dampf fällt!« Aller Dampf fiel in den Kesselraum und es wurde immer heißer. Ich lief zum Trog, wo das Schlackenlöschwasser drin war, um meinen Durst zu löschen, aber es schmeckte salzig und widerlich. Ich schnappte und schnappte und trank es wieder, und der Feuerungskanal stand weit offen über meinem Kopfe am Himmel und war die Sonne, und ich trank Seewasser. Ich schlief wieder ein. Die Türen der Feuerkanäle waren geschlossen. Der Heizer goss den Trog mit dem Schlackenwasser über den Kesselraum. Ich war auf dem offenen Meer. Ein Wellenkamm war über die Wand hinweggebrochen. »Da ist die Eurike«, schrie Stanislav viele Meilen weit fort von mir. »Da ist das Totenschiff. Der Hafen, der Norweger liegt da, hat Eiswasser. Siehst du nicht, Pip, Pip?« Mit beiden Armen, die Fäuste geballt, deutete Stanislav über das weite Meer. »Wo ist die Eurike?« rief ich. »Siehst du sie denn nicht, Mensch? Da liegt sie ja. 6 Roste rausgefallen. Verflucht. Jetzt 8. Himmelkreuz, Donnerwetter. Wo ist der Kaffee, Pip, Pip? Habt wieder alles weggesoffen. Das ist keine Schmierseife, du Hund, ist Butter. Gib den Tee jetzt her, verflucht nochmal.« Stanislav fuhr herum. Bald zeigte er in diese Richtung, bald in jene. Immer fragte er, ob ich denn die Eurike und den Hafen nicht sehe. Aber mir war das gleichgültig. Es tat mir weh, den Kopf nach dem Hafen zu drehen. »Wir kommen ab! Wir kommen ab!« brüllte nun Stanislav. »Muss rüber zur Eurike! Roste alle raus! Heizer liegt im Kessel! Wo Wasser? Habt ihr keinen Kaffee für mich gelassen? Muss rüber! Rüber! Rüber!« Er zerrte an dem Bindfaden, um ihn zu lösen, konnte aber die Knoten nicht öffnen. Nun drehte er wie unsinnig an den Knoten und verknotete sie nur immer mehr. »Wo Schaufel?« rief er. »Muss Tau kappen!« Der Bindfaden hielt nicht lange. Stanislav zerrte, riss und scheuerte mit solcher Kraft an den dreifach gedrehten Verschnürungen, dass er sich immer weiter daraus hervorwinden konnte. Die letzten Stringe riss er durch mit all seiner Kraft. »Eurike fährt weg! Schnell, Pip, Pip! Norweger hat Eiswasser! Winkt mit Kanne! Ich bleibe nicht auf Totenschiff!« Wilder und wilder brüllte Stanislav. Er hing nur noch am Fuß fest. Jetzt zerrte er auch dort die Stränge los. Ich sah das alles in meilenweiter Ferne, wie auf einem Bilde oder durch ein Fernrohr. »Da! Eurike! Skipper tippt an Mütze!« Stanislav rief es und sah mich an mit starren Augen. »Komm rüber, Pip, Pip! Tee, Rosinenstollen, Kakao, Wasser!« Ja, da lag die Eurike. Ich sah sie deutlich liegen, erkannte sie an ihrem bunten, närrischen Kleide und an ihrer Brücke, die immer in der Luft hängen blieb und von irgendeinem Schiff zurückgelassen worden war, das sie nichts anging. Da war die Eurike. Und jetzt hatten sie Frühstück oder Abendessen oder Pflaumen in blauem Stärkeschleim. Der Tee war nicht schlecht, war Lüge und Verleumdung. Der Tee war gut, auch ohne Zucker und Milch. Und das Trinkwasser stank nicht. Ich begann an meinem Tau zu knoten, aber ich bekam den Knoten nicht auf. Dann rief ich Stanislav, er möge mir helfen, den Knoten aufzuziehen. Aber er hatte keine Zeit. Er wurde mit seinem Fuße nicht fertig, arbeitete wie toll, um den Fuß loszukriegen. Nun gingen auch noch die Wunden auf, die man ihm auf dem Kopfe geschlagen hatte. Blut sickert über sein Gesicht. Aber er lässt sich nicht stören. Und ich zerrte und zerrte an meinen Banden. Aber das Tau war zu dick. Ich konnte es nicht durchscheuern und konnte meine Glieder nicht herauswinden, verstrickte mich immer mehr. Nun suchte ich nach der Axt, nach dem Messer und endlich nach der Schaufel, die wir glatt geklopft hatten, um einen hölzernen Mast daraus zu machen, aber der Kompass fiel immer wieder ins Wasser und ich musste ihn mit dem durchgebrannten Rost fischen. Das Tau gab nicht nach, der Knoten zog sich fester und fester. Das versetzte mich in namenlose Wut. Stanislav hatte seinen Fuß jetzt los. Er drehte sich halb um nach mir und rief, »Komm rüber, Piplor. Sind nur 20 Schritte zu laufen. Roste alle raus. Wasserminute vor 5. Aufstehen. Rasch auf. Raus. Asche hieven!« Aber die Aschenhiefe kreischte, »Da ist keine Jurike!« Und ich schrie so laut ich konnte, »Da ist keine Jurike! Da ist keine Jurike! Da ist keine Jurike!« In furchtbarer Angst klammerte ich mich an das Tau, denn die Jurike war fort. Und ich sah nur mehr, mehr, mehr, sah nichts als die gleichmäßigen Wogen der See. »Stasinkow, Slow, spring nicht!« Ich schrie es in namenloser Angst, denn ich konnte seinen Namen nicht finden, der mir aus der Hand gerutscht war. »Stanislav, nicht springen, nicht springen, nicht! Bleib hier!« »Holt Anker ein, gehe nicht auf Totenschiff, renne rüber zur Jurike, renne, renne, renne, rüber, komm!« Und er sprang. Er sprang. Da war kein Hafen. Da war kein Schiff. Da war kein Ufer. Alles See. Alles Wogen. Er tat nur ein paar patschende Schläge. Dann sank er für immer weg. Ich starrte rüber zu dem Loch, in das er gefallen war. Ich sah es in unendlich weiter Ferne. Und ich rief, »Stanislav! Lavski! Bruder!« »Lieber, lieber Kamerad, komm hierher! Hoi ho! Hoi ho! Hierher! Hierher!« Er hörte nicht. Er kam nicht. Er kam nicht mehr hoch. Er tauchte nicht mehr auf. Da war kein Totenschiff. Da war kein Hafen. Da war keine Jurike. Er tauchte nicht mehr auf. »No, Sir.« Und das war merkwürdig. Er tauchte nicht mehr auf, und ich konnte es nicht fassen, wie das zuging. Er hatte angemustert für große Fahrt, für ganz große Fahrt. Aber wie konnte er nur mustern? Er hatte doch kein Seefahrtsbuch. Sie würden ihn gleich wieder runterfeuern. Aber er kam nicht hoch. Der große Kapitän hatte ihn gemustert. Und treu hatte er ihn gemustert, auch ohne Papiere. »Komm, Stanislav Koslowski«, sagte der große Kapitän, »komm, ich mustere dich treu und ehrlich für große Fahrt. Lass nur die Papiere, brauchst keine bei mir, fährst auf treuem und ehrlichem Schiff. Geh zum Quartier, Stanislav. Kannst du lesen, was über der Tür steht?« Und Stanislav sagte, »Ei, ei, Sir, wer hier eingeht, ist ledig aller Qualen.«